Geschichte, unsere Werte macht keiner zunichte. Ideale, dafür stehen wir ein. Bei uns kommt kein Halber rein. Schwarz, weiß, rot sind unsere Farben. Für sie schon, die Väter starben. Wir kämpfen für sie.